Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, Freunde, und schon wieder sind wir da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. 15 Minuten im Radio und dann schaltet sich das wieder Fernsehen dazu. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten. 0800 5678 111 oder ihr könnt auch faxen unter 0800 5678 110. Frank ist da und Frank ist 25 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo Domian. Hallo Frank. Dein Thema. Erstmal viel Glück für die weiteren Sendungen, also sind echt spitze. Vielen Dank. Ich habe folgendes Problem. Ja. Und zwar, ich bin seit 3 Jahren mit meiner Ex auseinander. Ja. Und, also ich liebe sie nach wie vor noch und habe über Handy via SMS zu ihr wieder Kontakt aufgenommen. Oh, war ja, ist die Leitung schlecht. Du liebst sie nach wie vor, hast du gesagt? Ja. Und hast jetzt nach 3 Jahren wieder per Handy, sprich per SMS Kontakt aufgenommen? Richtig. Aha. Wie lange wart ihr zusammen? Wir waren, ja, kannst du sagen, fast 3-4 Jahre zusammen. Ach, das ist ja nicht lang. Das ist nicht lang, aber das reicht, um eine riesengroße Liebe meinerseits aufzubauen. Glaube ich. Auch ihrerseits. Ja klar, sicher, das ist möglich in der Zeit. Habt ihr euch in den 3 Jahren überhaupt nicht gesehen? Gar nicht, nein. Gar nicht. Wohnt ihr weit auseinander? Nee. Es sind, glaube ich, noch keine 10 Kilometer. Mhm. Du hast per Handy, per SMS Kontakt aufgenommen. Ja. Was hast du ihr geschrieben? Ja, also das, was man in einer normalen Beziehung eigentlich so schreibt. So, wie war dein Tag? Mein Tag war sowieso und... Na gut, aber wenn ihr euch 3 Jahre nicht gesehen habt, dann ist ja, das so... Sie weiß nicht, dass ich ihr Ex-Freund bin. Ach so. Du schickst ihr die SMS-Nachrichten anonym. Anonym, ja. Ja, das musst du dazu sagen, das hatte ich jetzt nicht verstanden. Nee, das ist alles anonym. Ach so. Und wie du redest ja schon von Nachrichten. Wie viel schickst du, hast du denn schon geschickt? Es sind schon mehrere. Das kann sein, dass es am Tag mal, was weiß ich, 10 sind, das kann auch sein, dass es am Tag mal 100 sind. Wie bitte? Ja, das und, kann schon mal vorkommen. Und wie lange geht das jetzt schon so? Das geht jetzt seit Anfang des Jahres so. Also. Pro Tag mehrere Dutzend SMS-Nachrichten unter Umständen? Ja. Und funkt die zurück dann auch? Ja, na klar. Ja klar, ist es nicht. Ja, doch, macht sie. Macht sie. Und wie ist sie drauf? Was schreibt sie zurück? Ja, dass sie mich auch ganz super findet und das Problem aufgetreten, jetzt möchte sie mich sehen. Verständlicherweise, ne? Nach 100 SMS-Nachrichten. Manchmal pro Tag. Schafft man das überhaupt, 100 SMS-Nachrichten pro Tag zu schicken? Ja, doch. Ja? Naja, egal. Also es sind eine ganze Menge jedenfalls. Ja. Jetzt möchte sie mich auf jeden Fall sehen. Und jetzt weiß ich nicht, was ich jetzt weitermachen soll. Ja, das hast du dir schön eingebrockt. Selbst schuld. Ja, das heißt, wenn sie mich jetzt sieht, dann ist schätzungsweise auf Garantie alles genauso. Mhm. Weswegen ist das denn damals eigentlich kaputt gegangen, vor 3 Jahren? Weil sie mit meinem besten Freund durchgebrannt ist. Aha. Ist sie mit dem noch zusammen? Nein. War sie mit dem dann länger zusammen? Mit dem war sie, ja, schätzungsweise ein Vierteljahr zusammen. Und sie hat das Gleiche mit ihm abgezogen, was sie mit mir gemacht hat. Sie ist mit seinem Kumpel. Mhm. Also die Frau ist mit deinem besten Freund durchgebrannt. Dennoch liebst du sie so sehr, dass du 3 Jahre an keine andere Frau denken konntest. Nein, das ist richtig. So war es. Mhm. Ich hatte auch, was heißt, ich hatte versucht, eine Beziehung danach anzufangen, das ging nicht. Mhm. Wieso bist du denn nicht so mutig und hast dich direkt mit deinem Namen bei ihr gemeldet? Tja, weil ich wahrscheinlich dann direkt gewusst, ich könnte mir so vorstellen, dass ich direkt weiß, dass sie dann sagen würde, ey. Mhm. Dass dann überhaupt nichts darauf auf meine Nachrichten zurückkommen würde. Mhm. Also du meinst, dass du überhaupt keine Schnitte mehr bei ihr hast? So schätze ich das jetzt. Ja, Frank, dann ist der Fall ja völlig klar. Was reden wir? Vergiss es. Vergiss es. Ja, vergiss es. Was willst du machen? Es ist ja nicht mal irgendwie ein Konflikt. Wenn du dir so sicher bist, dass die Frau sofort die Segel streicht, wenn sie weiß, dass du das bist, ja, ist doch völlig klar. Du kannst es nur versuchen, indem du das offenbarst, dass du es bist, in der Hoffnung, dass sich vielleicht viel verändert hat. Aber hört sich ja nicht so an, dass die dann mit wehenden Fahnen zu dir kommt. Ja, das Problem ist, also sie kennt ja dementsprechend meine charakterlichen Einstellungen. Ich kenne ihre und also wenn wir jetzt normal so zusammen wären, also sie würden das beste Paar abgeben, ne? Ja, ihr würdet nicht das beste Paar abgeben, weil es eben nicht geklappt hat. Das ist halt eine Lüge halt im Moment, ne? Ja, aber es ist eine Lüge. Es ist eine Lüge. Es baut auf einer Lüge, absolut, auf die ich ja angefangen habe. Ja, du angefangen hast. Entweder, es gibt zwei Möglichkeiten. Knallhart. Entweder du outest dich jetzt und sagst, wer du bist, oder du lässt die ganze Sache radikal einschlafen. Mehr ist nicht gebacken, mehr ist nicht drin. Hm. Hm? Und ich würde mir mal ein bisschen mehr vielleicht auch noch Gedanken machen, warum ich, sprich du, warum du so an dieser Frau hängst. 3 Jahre, das ist ja schon eine wahnsinnig lange Zeit, sich in drei Jahre in etwas hineinzusteigern, die dir ja sehr wehgetan hat, ne? Die dich ja sehr verletzt hat. Die tut mir auch heute noch verdammt weh, die Zeit. Ja, siehst du. Was ist an der Frau wert, dass du so für sie leidest? Ich bin auch heute mittlerweile dementsprechend bewusst, was ich auch für Fehler gemacht habe, mhm, in der Beziehung. Na gut. Also darüber bin ich mir auch bewusst. Ja. Und klar, dass ich dieses wieder so ohne weiteres nicht mehr wieder gut machen kann, das ist mir klar. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass ich sage, wenn sie weiß, dass ich dahinter stecke, dann werden wahrscheinlich direkt sämtliche Kontakte abgebrochen. Nochmal gesagt, da gibt es nichts zu beraten. Du hast nur die beiden Möglichkeiten. Ne? Du kannst das ja nicht mehr lange mitmachen, weitermachen. Das, sie wird ja darauf drängen, dass sie dich mal trifft. Na klar. So, und jetzt wünsche ich viel Freude bei der Entscheidung, welchen Weg du gehst. Denn das ist beides ziemlich beschissen. Ne? Ja. Mhm. Aber da musst du jetzt durch. Hast du angefangen. Frank, alles Gute. Okay. Tschüss. Okay. Tschüss. Ihr Lieben, ich muss mal ganz kurz etwas Musik machen, weil mein Fenster hier aufsteht und von außen kommt irgendwie Karnevalsmusik rein. Das macht mich ganz durcheinander. Also ganz kurz Musik mal eben. Und schon wieder bin ich da. Fenster ist zu. Ich hab's immer so gerne kühl im Studio, weil es ja eigentlich immer sehr warm ist und naja, irgendwer feiert da unten und dann rumst das hier so hoch. Das macht mich ganz jeck. Jetzt ist der Heiko dran und Heiko ist 28 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian, hier ist Heiko. Ja, Heiko, 28. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, ich habe momentan keinen Lebensmut mehr. Warum nicht? Du klingst gar nicht so. Ja, das liegt daran, weil ich gerade bis vorhin noch in der Kneipe gewesen bin. Ja. Und aber innerlich sieht es bei mir so überhaupt nicht rosig aus. Immerhin gehst du noch in Kneipen. Was? Ja, immerhin, ja, das ist schon mal. Warum hast du keinen Lebensmut mehr? Und zwar habe ich eine ziemlich große Dummheit gemacht. Ich bin am 1.5.2000 angefangen zu arbeiten. Und ist noch keine Dummheit. Nein, das ist keine Dummheit. Ich weiß, und vorher habe ich also Sozialhilfe bezogen, ja, und habe also bis zum 31.07. Zeitgleich Lohn und Sozialhilfe gekriegt. Ja. Und du hast unseren Staat beschissen. Ich habe den Vaterstaat beschissen, richtig. Mhm. Und jetzt habe ich nächste Woche Donnerstag einen Termin bei der Polizei, ja, zur Vernehmung als Beschuldigter. Das heißt, die sind ja auf die Schliche gekommen. Sie sind auf die Schliche gekommen, richtig. Ja. Und da ich also schon zweimal im Knast gewesen bin, wegen nicht bezahlter Geldstrafen, Und letztes Jahr im Februar am 21.02.2000 hatte ich also eine Gerichtsverhandlung wegen eines Fahrraddiebstahls, den ich nicht begangen habe. Und aufgrund meiner Vorstrafen habe ich denn eine Bewährungsstrafe gekriegt, 3 Monate auf 3 Jahre. Mhm. Und momentan sieht es also so aus, dass ich also stark damit rechne, dass es wegen diesem Fall zur Gerichtsverhandlung kommen wird und dass ich dann wieder eine Runde in den Knast muss. Ja. Und darauf habe ich also keinen Bock mehr und ich stehe also echt kurz davor, so mit allem so Schluss zu machen. Sag mal, lass mich doch mal eine Frage stellen zu diesem Fahrraddiebstahl, den du nicht begangen hast, sagst du. Ja. Dennoch bist du verurteilt worden. Richtig, ja. Und zwar war das so, ich wohne in einer relativ... Nee, brauchst du mir nicht erklären. Meine Frage geht nur in die Richtung. Das heißt, man hat dir nicht geglaubt. Richtig, so ist es. Ja. So, jetzt nochmal zu der Sozialhilfe zurückzukommen. Du hast, wenn ich mich jetzt recht erinnere, am... 1. Mai letzten Jahres angefangen zu arbeiten. Richtig, ja. Und hast bis zum 31. Juli noch die Sozialhilfe bekommen. Richtig, genau. Das heißt, das ist ja jetzt auch nicht so, so lange Zeit. Ja, das ist, die Summe beläuft sich auf knapp 2700 so. Runden. Genau, kaputtem das habe ich mir gedacht, Mark. In der Richtung. Und ich beziehe derzeit wieder Sozialhilfe. Achso, du arbeitest gar nicht mehr. Nein, und zwar liegt das daran, weil mein ehemaliger Chef Konkurs anmelden musste. Mhm, verstehe. Also du hängst jetzt wieder in der Sozialhilfe und hast Angst, in den Knast zu kommen. Und richtig, deshalb und, ist der Lebensmut nicht so dolle da. Das Amt für soziale Sicherung, in wo ich jetzt wohne, ziehen mir also von meinem Regelsatz monatlich beginnend ab März 2001 monatlich 110 Mark von meinem Regelsatz. Wegen dieser 2700 Mark damals. Richtig, genau. Richtig, genau. So, jetzt ist die Grundfrage, war gerade der Grundausspruch, ich habe keinen Lebensmut mehr. Ja, und zwar hängt das auch so ein bisschen damit zusammen, weil ich momentan also echt nicht mehr weiß, was ich machen mache, so irgendwie so, weil ich war im Januar auf einer Geburtstagsparty gewesen, das war Ende Januar gewesen, bei dem Freund von meinem besten Freund. Ich muss dazu sagen, ich bin schwul, ne? Und war auch an dem Abend alles so ganz witzig und ganz locker so gewesen und auf jeden Fall bin ich dann nach Hause gegangen und dann habe ich mich dann irgendwo auf eine Bank gesetzt, habe so ein bisschen nachgegrübelt und so und dann habe ich meinem besten Freund eine SMS geschickt, dass ich froh bin, ihn und seinen Freund als Wie war denn die Antwort darauf? Die Antwort kann ich dir genau sagen. Sein Freund hat dann die Polizei gerufen und man hat mich mit 5 Polizeiwagen plus Krankenwagen gesucht. Aha. Weil warum? Ich also angedroht habe per SMS, dass ich mich also umbringen werde. Also ich höre schon, da ist einiges im Argen zurzeit und du bist wirklich nicht gut drauf. Und wohl wahr. Ehrlich gesagt... also so wie du es auch gerade ehrlich ausgedrückt hast, keinen Lebensmut mehr oder nicht mehr so die richtige Kraft. Weil richtig, ist denn, ist denn diese und hinzu kommt also auch noch, dass ich mit 4 Monatsmieten im Rückstand bin. Also ich habe jetzt also vor kurzem ein Schreiben von meinem Vermieter gekriegt. Also es kommt alles zusammen im Klartext, ne? Hängt alles so zusammen und so und ist also alles nicht so rosig momentan. Lass mich noch fragen, wann ist die Gerichtsverhandlung? Das kann ich dir noch nicht so genau sagen. Am 1. März morgens um 9 Uhr habe ich einen Termin bei der Polizei zur Vernehmung und alles weitere wird sich, denke ich mal, dann ergeben. Und eine von einen netten Kolleginnen hat mir also, ich habe also am Mittwoch versucht anzurufen bei dir. Da war es allerdings schon kurz vor zwei. Mhm. Heike, dann habe ich mache mal einen Vorschlag. Ich merke auch, dass dir das auch schwerfällt, hier jetzt vielleicht auch so in der Öffentlichkeit zu reden. Richtig, ja. Ich merke, dass es wirklich an allen Ecken brennt bei dir. Richtig, ja. Und wohl wahr. In ein paar Minuten kann man dieses natürlich jetzt hier nicht erörtern. Du weißt ja, dass ich im Hintergrund immer Psychologen habe. Und richtig, ich möchte, dass du in richtig guter Ruhe jetzt mit meiner Psychologin redest. Und dann könnt ihr das wirklich ausgiebig erörtern. Und vielleicht findet ihr doch irgendwie einen gemeinsamen Weg, dass der Lebensmut wieder ein bisschen steigt. Leg doch mal jetzt bitte sofort auf und dann ruft die Elke dich sofort an. Dann haben wir das direkt nahtlos ineinander geschafft. Okay? Ist in Ordnung. Alles Gute von Herzen. Ich bin ein großer Fan von deiner Sendung und ich würde mich freuen, wenn ich von dir ein Autogramm kriegen kann. Das arrangieren wir auf jeden Fall. Tschüss, Heiko. Okay, tschüss. Okay, tschüss. So, jetzt schaltet sich gleich das Fernsehen dazu. Jetzt muss ich mal guten Tag sagen, wie sich das auch gehört. Meine lieben Fernsehzuschauer und Zuschauerinnen, schön, dass ihr auch da seid. Wir haben hier im Radio schon angefangen. Bitte die kleine Verspätung zu entschuldigen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, wir haben hier eine freie Themennacht, heute eine freie Telefon-Talkshow, dann könnt ihr das gerne machen. Telefonnummer 0800 5678 111. Und jetzt habe ich hier am Telefon den Morty. 27 Jahre alt. Den oder die Morty? Marty. Marty? Ja. Ein ja, Mann? Männlich. Männlich. Genau. Marty. Guten Morgen, Jürgen. Ja. Und zwar geht es darum, ich habe seit letztes Jahr Dezember, habe ich eine Freundin, die ich im Internet kennengelernt habe. Ja. Und wir sind, sie war 13 Jahre lang verheiratet und lebt seit letztes Jahr September in Trennung mit ihrem Ex-Mann, also noch Mann, und sie hat die letzten 3 Jahre hat sie von ihm Prügel bezogen. Und das war dann einmal so drastisch gewesen, das war letztes Jahr im Mai gewesen. Er ist im Besitze oder war im Besitze eines Waffenscheines und ist auch im Besitze einer scharfen Pistole und hatte sie dann im Mai auch angeschossen gehabt. Das hatte sie mir im Internet erzählt gehabt und das weiß ich nicht, das konnte ich dann irgendwie nicht glauben. Ja. Und dann hatte ich dann, sie war vom 4. Februar bis zum 17. Februar war sie bei mir zu Besuch und da hatte ich dann die Narbe gesehen, die hat sie mir gezeigt gehabt. Und jetzt, die haben ein Kind zusammen, einen 9-jährigen Jungen, und der Ex-Mann, der kam jetzt zu ihr am Donnerstag, um den Kleinen zu sehen. Und dann hatten die beiden sich dann noch in der Küche unterhalten und er sagte dann zu ihr, weil sie sagte, dass ich gerne mal hochkommen möchte, weil sie wohnt an der Ostsee, ich wohne in der Nähe von Dortmund. Und dann sagte er, dass das nicht so gut für ihn wäre, denn wenn ich ihn sehen würde, würde ich ihn abknallen. Und sie sagte... Also stopp, ja. Stopp. Ja. Wenn der Ex-Mann dich sehen würde, genau, würde er dich abknallen und er hat schon einmal auch und er hat schon einmal ja auch auf die deine Freundin, auf deine Bekannte geschossen. Auf meine Freundin im letztes Jahr im Mai an der Ostsee. Da lag sie 5 Wochen auf also im Krankenhaus und davon, ich glaube, 1,5 Wochen auf Intensivstation. Wohin hat er geschossen? Ins Bein, aber er hat danach, als sie auf dem Boden lag, sagte sie, noch brutal zugetreten alles. Hat sie ihn denn nicht angezeigt? Bitte? Hat sie ihn denn nicht angezeigt? Nee, das habe ich dir auch gefragt. Sie hat eine Anzeige gegen Unbekannt gemacht und das war die ganzen Male so gewesen. Das letzte Mal, als er sie verprügelt hatte, war im Januar gewesen. Stopp, Warum, warum Anzeige gegen Unbekannt? Ja, weil sie Angst hat, dass das nochmal passieren würde. Sie hat ihn auch im Januar, hatte er versucht, sie nochmal zu fragen, hier auch jetzt, noch eine Zukunft für die beiden geben könnte, also neu anfangen, und da hatte sie gesagt nein und hat ihm gesagt, dass es mich geben würde, und dann hat er sie wieder zusammengeschlagen gehabt. Da ist sie und auch. Diese Frau hat bislang noch diesen Mann nicht angezeigt. Nein. Sie hat Anzeige gegen Unbekannt, was immer das auch dann, was für einen Sinn das haben soll, hat sie erstattet. Ja, genau, genau. Weil wir haben ja die Kugel entfernt im Krankenhaus. Ja, jetzt hast du natürlich auch Angst um dein Leben, ne, wenn du da hochfahren solltest. Ja, natürlich, solltest. Klar. Und die Frage ist, die Frage ist jetzt, was du tun sollst, ne? Wir hatten jetzt auch schon gesagt, wir hatten heute Abend, also Freitag, hatten wir miteinander telefoniert gehabt wieder, und dann hatte sie auch gesagt, es würde auch nichts nützen, wenn sie jetzt ihre Klamotten packen würde und zu mir kommen würde, weil er würde die Adresse eh rauskriegen und dann würde er auch hier runterkommen. Ja, also die Frau ist ja völlig verängstigt, ne? Ja, die hat vollkommen verängstigt. Panik. Ja. Die hat tierische Panik, weil sie hat gesagt, sie weiß wirklich nicht, was sie machen soll. Ja, und sie hat sich vielleicht aber auch schon viel zu sehr in diese Rolle der ängstlichen Personen, des ängstlichen Menschen hineinbegeben, vielleicht all die Jahre. Ich glaube, das einzig Vernünftige, was man in der Situation machen kann, ist, dass du deine Freundin dazu bewegst, diesen Mann endlich anzuzeigen. Ja, und, Ich habe bei der Polizei Freitagabend angerufen und der Beamte sagte zu mir, dass ich nur eine Anzeige machen könnte wegen Bedrohung, weil er hat ja noch keine Straftat gemacht. Gut, es geht jetzt auch gar nicht mal erstmal in erster Linie um dich, sondern um die Frau. Ja, das heißt, die Frau, deine Freundin muss selbst diese Strafanzeige erstatten. Ja, eben. Und wenn deine Freundin Angst, sie scheint ja nur sehr ängstlich zu sein, und es sind ja auch schlimmste Dinge passiert, kann man ja auch verstehen, dass sie Angst hat und Sorge hat, dass vielleicht wieder irgendetwas passiert. Dann soll sie sich an ein Frauenhaus wenden oder an ein Frauen-Nottelefon, dass sie da zum Beispiel schon mal gleich die richtige Beratung bekommt. Aber sie muss es erstmal tun. Ja, das habe ich ihr ja auch gesagt. Aber sie sagte dann, sie möchte in Freundschaft mit ihm auseinandergehen. Sie hatte ja auch... Naja, was ist das für ein Quatsch? In Freundschaft auseinandergehen scheint ja offensichtlich nicht zu funktionieren, wenn er androht, ihren neuen Freund zu erschießen. Ja, eben, das habe ich ihr ja auch. Also, weiß nicht, also sie hat immer noch, also trotzdem noch zu mir gesagt, er würde ihr leid tun, weil er so leiden würde, weil er unbedingt wieder mit ihr zusammenkommen will und dann... Ja, nochmal, also das sind mir so Sachen, wo ich schon wieder so einen Hals bekomme. Ja, da wird eine Frau angeschossen und sie redet noch davon, dass er ihr leid tut. Ja, genau. Höre mal. Habe ich auch viel gesagt, jeder normale Mensch würde, also wenn mir jemand sagen würde, er möchte meine Freundin umbringen, ich wüsste genau, was ich machen würde. Also ich glaube, das einzige Macht, was du tun kannst, ist auf sie einwirken und immer wieder einwirken, dass sie von sich aus initiativ wird und den Mann anzeigen. Du kannst überhaupt gar nichts machen. Ja, und da hat sie halt Angst vor. Ja, dann muss man irgendwann, ich neige mittlerweile dazu, wenn ich solche Geschichten immer höre, dann sind die Frauen das auch selbst schuld. Ja, wann nicht? Also ich möchte das eigentlich gar nicht sagen, weil es mir leid tut. Aber wenn man solche Storys dann immer hört und die werden immer schlimmer, die Geschichten, und die Brutalität der Männer immer größer gegenüber diesen Frauen und sie unternehmen nichts, dann mein Gott. Also. Ja, sie hatte vor 3 Jahren, hatten die beiden sich schon mal getrennt gehabt und dann hatte sie auch einen neuen Partner und da hat er die Pistole noch nicht besessen und da hatte er der hat seit 16 Jahren macht er Kampfsport und dann hätte er den Partner brutal zusammengeschlagen, dass er im Krankenhaus auch lag. Also ich verstehe schon, was da los ist. Und also, dann ist sie dann aus Angst zu ihm zurückgegangen. Also Marti, ich kann mich nur wiederholen, die Frau muss es selbst in die Hand nehmen und muss eine Anzeige erstatten. Und du musst sie dahin hinführen und zumindest ihr signalisieren, dass du für sie da bist und ihr beistehst. Ja, natürlich, das sage ich ihr auch täglich. Alles Gute. Alles Gute, ich danke dir, ne? Alles Gute, tschüss. Tschüss. Vielleicht mal ein kleines Fax zwischendurch. Hallo Domian, von Manfred und Melanie. Ein sehr schmeichelhaftes Fax. Regelmäßig verfolgen wir deine Sendung im WDR-Fernsehen und im Radio bei 1 Live, obwohl wir von den Gesprächen mit deinen Anrufern leider nicht viel mitbekommen. Denn deine Stimme ist so, und dann kommen 30 O's, so beruhigend, dass wir spätestens nach der Pause einschlafen. Das heißt, wir haben jetzt 1.24 Uhr. Ich habe eine Chance, Manfred und Melanie noch zu erreichen. Hallo, ihr beiden Lieben. Also die beiden schlafen nach der Pause nach der Pause spätestens. Das soll keine Abwertung deiner Sendung sein. Es ist aber so, dass deine Stimme sehr beruhigend auf uns wirkt. Wir werden dich auch weiterhin regelmäßig hören und sehen. Mach weiter so. Das ist sehr nett von euch beiden, Manfred und Melanie. Ich muss mich ja jetzt wirklich beeilen, vor 2:30 dieses Fax vorzulesen. Sonst werdet ihr ja schon am Schnarchen gewesen, ihr beiden. Es geht weiter mit Julian. Und Julian ist 34 Jahre alt. Hallo. Hallo, Julian. Hallo. Dein Thema. Ja, ich rufe zu einem, wo ich glaube, einem deiner Lieblingsthemen an, und zwar Zwang. Zwang? Zwang, ja. Also, Mein Lieblingsthema? Einer deiner Lieblingsthemen, ja. Habe ich jedenfalls so öfters mal mitgekriegt, dass du dich da immer sehr interessiert zeigst. Ja, wir hatten ja mehrere Sendungen schon zum Thema Zwänge und Rituale und die waren immer so skurril und so schräg, dass ich das wirklich immer sehr gerne mir angehört habe. Sondersendung jetzt, also die Themensendung. Themensendung, ganz genau, ja. Die habe ich nun leider gerade nicht gesehen schon. Ja. Erzähl mal, was unter welchem Zwang stehst du? Ich leide hauptsächlich unter Waschzwang. Mhm. Das ist dann weniger lustig, sondern schon sehr ernst. Ja, es ist natürlich ernst. Wie macht sich das deutlich? Erzähl mal ein bisschen. Wie oft musst du dich waschen beispielsweise? Bei mir ist es hauptsächlich im Zusammenhang mit Arbeit, mit meiner Arbeit, weil ich da Vermeidungsrituale, die ich in der Zwischenzeit entwickelt habe, ja nicht so durchführen kann, wie wenn es jetzt in der Öffentlichkeit ist. Da kann man ja bestimmte Dinge vermeiden, die man vermeiden möchte. Was arbeitest du denn? Ich bin in der stahlerzeugenden Industrie tätig. Also da macht man sich schmutzig, ne? Das ist ein Job, ja, wo man... Ja, weil ich sagen muss, dass es mittlerweile weniger mit Dreck zu tun hat. Das war am Anfang stärker, jetzt hat es eher mit Menschen zu tun. Mhm. So, die Frage war, wie oft wäschst du dich am Tag? Das ist eben gerade, das ist eben ganz unterschiedlich. Es ist von situationsabhängig. Na, sag doch mal, damit ich mir das so ein bisschen vorstellen kann. Also wenn ich auf Arbeit bin zum Beispiel, komme ich... Na, unter einer Stunde nicht nach Hause im Anschluss an die Arbeit. Also du duschst dann in der Firma, in der Fabrik? Ja, genau. Ja. Und du duschst dann eine Stunde lang, stehst du unter der Dusche? Ja, genau. Ja. Genau. Und wenn du dann nach Hause kommst, geht es dann noch weiter? Nein. Jedenfalls nicht in dieser Intensität. Mhm. Nun könnte man ja sagen, gut, eine Stunde ist vielleicht ein bisschen lang. Aber so ganz dramatisch ist es ja auch noch nicht, ne? Wenn man ganz hart gearbeitet hat, ja. Eine Stunde, na gut, das ist schon lang, aber... Ich muss das vorausschicken, es war früher länger. Mhm. Ich war in der Zwischenzeit in der Verhaltenstherapie gewesen, vom reichlichen Jahr. Mhm. Es war danach auch sehr viel besser, sehr viel besser. Erzähl mir doch mal, wenn mir das noch nicht so richtig klar ist, dieses Leiden, was damit verbunden ist. Wenn du jetzt nicht arbeitest und Sonntag ist und du Urlaub hast, wie macht sich der Waschzwang dann bemerkbar zu Hause? Zu Hause ist es von der Zwangshandlung her weniger schlimm. Mhm. Aber das sind dann vermehrt Zwangsgedanken, die auch sehr Leiden verursachen können. Sag's mal konkreter. Wie soll ich das jetzt ausdrücken? Also konkret heißt das, dass du zu Hause dich gar nicht so oft wäscht und so viel wäscht. Also jedenfalls sehr viel weniger als in der Firma. Mhm. Sehr viel weniger. Was heißt denn weniger? Wie viel Mal denn am Tag? Also so normale Menschen duschen ein, zwei Mal am Tag und du? Zu Hause ist es eher mit Händewaschen verbunden. Mhm. Wie viel Mal wäschst du dir denn die Hände am Tag? Oh, schwierig, aber so wird jetzt vielleicht auch nicht so dramatisch klingen. So sage ich mal, so circa 10 Mal, aber die Frage ist ja nicht das wie oft, sondern das wie und wie lange vor allen Dingen. Also ja, wie lange? Und ein normaler, sage ich jetzt mal, normal spült man vielleicht die Hände mal kurz ab oder so. Mhm. Ich brauche da schon mitunter 10, 20 Minuten dafür, alleine fürs Händewaschen. Bis die einmal richtig gewaschen sind, die Hände. Bis halt das Gefühl sich eingestellt hat, jetzt ist es genug, jetzt ist es für mich ausreichend. Mhm. Wäschst du die Hände mit Seife oder nur mit Wasser? Ja, mit Seife. Mhm. Also ohne Seife wird es gar nicht zählen, sage ich mal. Mhm. Auch wenn du eine Stunde nach der Arbeit unter der Dusche stehst, auch mit ganz viel Seife und alle Stellen am Körper richtig geschrubbt und eingesaugt. Genau, richtig. Ja. Mhm. Du musst doch dann auch schon eine sehr spröde Haut haben, an den Händen vor allen Dingen, ne? Ja, aber die regeneriert sich seltsamerweise sehr schnell. Ich habe da so eine eigene Theorie entwickelt, dass sich die Haut wahrscheinlich daran gewöhnt. Mhm. Du hast gerade gesagt, manchmal bewirkt der Gedanke an diesen Zwang noch andere Leiden. Was meinst du damit? Nee, nicht andere Leiden. Was heißt andere Leiden? Die Zwangsgedanken, also ich sitze dann praktisch zu Hause und denke darüber nach. Ob du es tun sollst? Einerseits das und auch, warum ich jetzt in die Situation kommen musste und hätte das nicht so und so laufen können zum Beispiel. Mhm. Also eigentlich ganz irrational, aber das hat der Zwang mal so... Naja, das ist schon normal, dass man vielleicht dann so denkt. Wie viele Jahre plagt dich dieses Leiden? Das plagt mich... In Anfängen circa 20 Jahre, aber massiv ist es seit 16, 17 Jahren. Hast du gerade gesagt, dass du schon in einer Therapie warst, deshalb bei der Verhaltenstherapie. Hast du irgendeine Idee, wo die Ursächlichkeiten liegen, warum du das machst? Ich habe mir da schon verschiedene Gedanken drüber gemacht. Einerseits denke ich, dass es bei mir genetisch bedingt sein könnte, zum gewissen Prozentsatz, weil meine Mutter, wie gesagt, wie ich dann im Vorgespräch auch schon erzählt habe, auch unter Zwängen und speziell unter Waschzwängen leidet. Mhm. Und andererseits könnte ich mir eine Ursache auch denken, vielleicht in der Erziehung liegt, beziehungsweise in meiner Entwicklung halt. Aber diese Einblicke, die eventuellen Einsichten, die damit verbunden sind, haben nicht bewirkt, dass es dir besser geht? Nein. Weil? Es geht ja im Prinzip wirklich massiv darum, das Verhalten zu ändern. Mhm. Hast du denn den Eindruck, dass es dir sogar jetzt wieder ein bisschen schlechter geht? Ein bisschen, es geht mir sehr viel schlechter. Sehr viel schlechter. Sehr viel schlechter. Welche Auswirkungen hat das so auf dein Leben? Ich ziehe mich wieder total zurück. Ich sitze nur noch in meinen vier Wänden, bis auf das, was halt notwendig ist, rauszugehen, Arbeit, einkaufen. Mhm. Und mehr findet eigentlich schon wieder nicht mehr statt. Also keine Freunde? Nee, überhaupt. Keine Freundin? Nein. Hattest du überhaupt mal eine Freundin? Also da muss ich vielleicht eine kleine Geschichte vorausschicken. Ich habe mich eigentlich immer für schwul gehalten, hatte aber bei meiner letzten, bei meiner Psychotherapie, das war ja bis jetzt die einzige, das Erlebnis eines Coming-in gehabt, sozusagen. Ja, das gibt's auch manchmal. Ja, es war für mich sehr verwirrend, aber auch sehr schön. Du bist also jetzt heterosexuell eigentlich, doch? Nein, ich habe mich aber in eine Frau verliebt, beziehungsweise in ein Mädchen sozusagen. Das ist doch wunderbar. Gar nicht wunderbar, weil nicht? Es hat leider nicht auf Gegenseitigkeit beruht. Ja, das ist dann traurig, ja. Sehr traurig. Sie hatte im Prinzip das gleiche Leiden wie ich, hat vielleicht auch eine Rolle dabei gespielt. Mhm. Auf jeden Fall habe ich mich wirklich bis über beide Ohren total verknallt. Das war auch für mich das erste Mal, dass ich mich wirklich verliebt habe, meine ich damit. Mhm. Und es ist nicht auf Gegenliebe gestoßen, deine Liebe? Sie hat mich wohl gemocht. Aber es ist nichts passiert, nichts abgegangen. Es ist nicht, hat nicht auf Gegenseitigkeit beruht. Hast du denn vorher schon mal eine Beziehung zu einem Mann gehabt? Ja, öfters. Das schon. Und wie? Aber Beziehung ist sehr sporadisch gewesen. Und also eine längere, enge, innige Sache nicht? Im Prinzip nur One-Night-Stands. Also, also eine richtige Beziehung hatte ich im Prinzip. Hast du den Eindruck, dass jetzt in Liebesdingen, aber auch vielleicht in Freundschaftsdingen, dich dein Zwang doch sehr bremst und dass du deshalb auch gar nicht so nah an Leute rankommst? Einerseits bremst es mich schon, andererseits habe ich aber auch eine unwahrscheinliche Sehnsucht nach Freundschaft und letztendlich auch nach einer Beziehung. Ja. Nach wahrer Freundschaft und wahrer Liebe, um poetisch auszudrücken. Ja, sicher. Ja. Du musst doch dann auch ein irres Geld ausgeben für Seife und so. Nee, ist eigentlich, hält sich in Grenzen. Also da ich ja, wie gesagt, meine Freizeit findet ja letztendlich eigentlich nur in meinen vier Wänden statt und besteht hauptsächlich aus Fernsehen und das kostet mir nicht so viel Geld, sodass mir das eigentlich auch letztendlich nicht so relevant erscheint. Mhm. Hast du heute gearbeitet? Nee, heute habe ich nicht gearbeitet. Jetzt haben wir kurz nach 2:30 in der Nacht. Wann hast du dir das letzte Mal die Hände gewaschen? Oh, da muss ich direkt mal nachdenken. Das müsste so gegen 21 Uhr gewesen sein. Also Und schon eine Weile her. Das ist okay, oder ist es jetzt schon wieder brenzlig in dir? Nein, ich bin ja inzwischen in der Zwischenzeit nicht wieder in Situationen gekommen, die das erforderlich machen. Mhm. Es spielt sich ja letztendlich alles nur im Kopf ab. Das ist ja. Was sind denn das für Situationen, die das erforderlich machen? Klingt jetzt vielleicht irgendwie nicht unbedingt zusammengehörig, aber es reicht im Prinzip, wenn ich jetzt Geräusche in der Nachbarwohnung höre. Klingt jetzt vielleicht total irrational, aber hat natürlich auch eine Vorgeschichte. Sowas zum Beispiel. Was für eine Vorgeschichte? Auslöserei. Was für eine Vorgeschichte ist das, wenn du Geräusche in der Nachbarwohnung hörst, dass du dir dann die Hände waschen musst? Das liegt in meiner, also in Anfangszeiten dieser Störung, da hatte ich, als ich noch zu Hause, also bei meinem Vater gewohnt habe, ich muss jetzt sagen, meine Eltern sind geschieden, und dem seine zweite Frau, die hat massiv, sag ich mal, ich drück's mal so auf mich negativ eingewirkt, so dass das, wenn ich da solche Waschanfälle hatte, so nenne ich es mal, mit wüsten Beschimpfungen und so weiter verbunden war, und um das mal so abzukürzen, dass dann die geringsten Geräusche, die im Nebenraum oder so gemacht wird, haben mich halt dann sofort zusammenzucken lassen, weil ich davon ausgegangen bin, so jetzt wirst du wieder gestört, jetzt kommt gleich wieder das Donnerwetter und so hängt das zusammen. Also es ist schon sehr, sehr bedacht und reflektiert bei dir alles. Du kannst das ja ganz gut erklären. Also ich mache mir natürlich auch viele Gedanken darüber, aber jetzt, wie gesagt, helfen tut letztendlich wirklich nur diese Verhaltenstherapie, glaube ich zumindest. Mhm. Das ist jetzt der Punkt, bei dem ich auch einhaken möchte. Ja, bitte. Dir ist natürlich klar, ich bin kein Psychologe, dass ich dir da jetzt nicht den tollen weisen Ratschlag geben kann, wie man das macht, wie man da rauskommt, vor allen Dingen, wenn man ein so langes Leiden hat von 16, 17 Jahren. Aber ja, mir ist gerade so eine Idee gekommen, während du erzählt hast, vielleicht ist diese, ja, wie lange machst du diese Verhaltenstherapie schon? Die ist ja schon längst vorbei. Wie lange hast du die gemacht? Die habe ich von September 99 bis Dezember 99 gemacht. Vielleicht ist dieser therapeutische Ansatz nicht der richtige für dich. Das kann ich aber so überhaupt nicht beurteilen. Deswegen möchte ich, dass du mit meiner Psychologin, mit der Elke, jetzt mal ein bisschen ausführlich redest über vielleicht auch verschiedene Therapiemöglichkeiten. Vielleicht kann sie dir einen Anschluss geben, vielleicht kann sie dir auch noch eine interessante Adresse vermitteln. Das Problem ist wahrscheinlich, so habe ich das für mich auch zusammengereimt, diese erste Therapie, die da abgelaufen ist, das ist am Anfang, das mag jetzt auch wieder unwahrscheinlich blöd klingen, aber es ist letztendlich so, es ist am Anfang zu gut gelaufen. Mhm. Na gut, das sind jetzt so Details, die müssen wir gar nicht erörtern. Nee. Die kannst du vielleicht gleich der Elke mal erzählen. Aber was ich eben auch noch loswerden möchte, ich weiß ja nun, es hören ja nun bei dir sehr viele ähnlich geartete Fälle zu. Mhm. Und vielleicht gibt es ja auch diesen oder jenen, der gute Verhaltenstherapeuten kennt, weil die wirklich sehr schwer zu finden sind. Werden wir gerne an dich weiterreichen. Gar kein Thema. Machen wir auf jeden Fall. Und wer auch sonst Interesse hat, sich darüber auszutauschen. Mhm. Es gibt ja auch Leute, die das zum ersten Mal machen. Mhm. Ich meine, ein paar Tipps kann man da vielleicht auch alles klar. So immer gut. Und in dem Zusammenhang, eins möchte ich noch loswerden, was vielleicht für mich auch sehr interessant wäre, ein Schwulen, der unter Zwang leidet. Mhm. Mhm. Wäre für mich auch sehr interessant, sowas mal. Also wir gucken, alles was kommt, was interessant ist, kriegst du und dann könnt ihr entscheiden, wer mit wem da in Kontakt tritt. Okay? Das ist ja schön, ja. Du legst bitte auf und wir rufen dich, das heißt die Elke ruft dich gleich an. Ich danke dir vielmals. Alles Gute, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. 1.37 Uhr haben wir jetzt in 2 Sekunden und jetzt machen wir eine ganz kleine Pause. Nur 37 und 42 Sekunden, hier ist Radio 1 Live, das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, könnt ihr gerne machen. Telefonnummer 0800 567 8111. Und eine kleine Rückmeldung noch zu unserer Sendung Unterdrückte Gefühle. Da schreibt Sandra aus Fürth, Gefühle zu unterdrücken ist manchmal auch gut. Man muss nicht alles aus sich herauslassen, was in einem ist. Das ist gar nicht so dumm, das finde ich auch. Das kann man vielleicht so ganz generell nicht sagen, aber irgendwie ist da schon was dran. Alles muss man nicht immer ausleben. Übrigens habe ich mein neues T-Shirt an, habt ihr das schon gesehen? Von Svenja geschenkt bekommen. Ist es nicht totschick? Mit einem großen Hirsch auf der Brust, in einem Grün, in einem richtigen Jägergrün, so wie ich das mag. Sieht doch schön aus, ne? Freue ich mich. Silvia, 16 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Silvia. Was ist los? Ja, es geht um meine neue Beziehung. Seit einer Woche bin ich mit einem Jungen zusammen. Der ist auch 16. Eine Woche? Ja. Was für eine junge, kurze Liebe noch. Ja, noch ganz frisch. Ja. Ja, und vor ungefähr 4 Tagen hat er mir erzählt, dass bei der Geburt war sein Unterleib offen und ja, somit hat er auch keinen Penis gehabt bei der Geburt, also fast keinen. Mhm. Und was heißt denn der Unterleib ist offen? Wo war da was ab, offen? Ab dem Bauchnabel bis halt zu den Hoden, ne? Mhm. Mhm. Und da kam halt die Blase kam raus und so. Mhm. Ja. Und wie sieht es jetzt aus? Hat er jetzt einen Penis? Hat man da irgendwas operiert? Oder? Ja, das wollte ich doch jetzt erzählen. Ja, erzähl. Brenne ja schon darauf, was du erzählst. Ja, und halt den Penis, den hat man aus dem Oberarm gefertigt, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Wie alt war er da, als man das gemacht hat? Also es war kurz nach der Geburt, ne? Da geht das schon so früh. Ja, ich denke es mal, also... So eindringlich haben wir jetzt auch nicht darüber gesprochen. Ja, und er hat jetzt einen Penis, den man ihm quasi künstlich geformt hat, aber aus eigenem Fleisch, aus eigener Haut. Und hat der Hoden auch? Ja, aber versetzt halt, ne? Also der linke ist 3 oder 4 Zentimeter höher als der rechte. Also ist praktisch alles verformt da unten. Ne? Jetzt hast du dich in ihn verliebt und ihr seid eine Woche zusammen und er hat es dir nach einer Woche schon erzählt, was ja nur auch schon toll ist eigentlich, ne? Dass er so offen damit umgeht. Ja, ja. Wie hast du das denn aufgenommen im ersten Moment? Ja, im ersten Moment war ich irgendwie, der Schock war da. Ne? Und dann, ich habe ihm gesagt, also wir haben ganz offen darüber geredet und ich habe ihm gesagt, dass es halt kein Problem für mich ist, ne? Und ja, aber da kommt ja noch dazu, dass er halt nicht weiß, ob er irgendwann mal Sex haben kann. Und funktioniert denn dieser Penis? Ja, ich habe ihn gefragt, ob der Penis steif werden kann und er meinte zwar ja, aber ich meine, der ist vielleicht 2,5 Zentimeter lang, also halt vom Kind, vom Baby. 2,5 Zentimeter lang? Ja, ich denke mal. Wenn er irrigiert ist, das glaube ich nicht. Nee, wenn er schlafen ist. Wenn er schlafen ist. Ja, aber ich meine, wenn er irrigiert ist, dann weiß ich nicht. Weißt du nicht. Onaniert er denn? Hat er das erzählt? Er sagt, er hat es versucht, aber so hat er es noch nie gemacht. Ich meine, ich frage dich jetzt so, du hast ja wahrscheinlich auch erst ein Gespräch mit ihm darüber geführt. Nee, also schon mehrere. Doch mehrere. Ja. War denn, als er geboren wurde und der Unterleib offen war, war da überhaupt nichts von seinem Penis da? Ja, es war praktisch überhaupt nichts. Gar nichts. Das heißt, dieser neue Penis ist wirklich ein reines Kunstprodukt. Ja. Dann fragt man sich natürlich, kann er überhaupt einen Orgasmus erleben? Eben. Und der Arzt sagte, er könnte. Aber ich meine, mit 2,5 Zentimeter, beziehungsweise vielleicht 3,5 Zentimeter, wenn er dann irrigiert ist, ich meine, da, ich weiß nicht, da kann ja nicht viel laufen, oder? Und die Frage ist ja auch, ob dieser Penis denn überhaupt sich irrigieren kann. Eben. Das ist wirklich die Frage, ne? Wenn das wenn der rein künstlich geschaffen wurde. Aber nochmal gefragt, wie geht er denn, er ist ein junger Mann von 16 Jahren, wie geht er denn mit sich selbst um? Ja, er hat gesagt, dass er es hingenommen hat, ne? Es ist einfach so. Aber er hat ja auch sexuelle Bedürfnisse und Sehnsüchte. Wie ist er denn damit bisher umgegangen mit sich selbst? Ja, bis jetzt, also wie gesagt, onaniert hat er noch nicht. Und den Mädchen, denen er das bis jetzt erzählt hat, die waren alle direkt dann weg. Ne? Und ich meine, verstehen kann ich da auch, das schockt einen natürlich dann im ersten Moment. Aber ich meine, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Für mich ist es auf jeden Fall kein Trennungsgrund oder so, ne? Also den ersten Schock hast du ja auch gehabt. Ist ja auch verständlich. Ja. Jetzt hast du das Ganze schon ein bisschen sacken lassen und hast du mit irgendjemand anderem auch schon drüber gesprochen oder bin ich jetzt der Erste? Nee, mit einer Freundin. Mit einer Freundin. Was meint die Freundin? Ja, sie meinte, irgendwann werde ich auch mal Bedürfnisse kriegen, halt mit ihm zu schlafen. Und das wird ja wohl dann nicht irgendwie laufen und. Aber du magst diesen Jungen sehr gerne. Ja, ja. Und du bist, kann man schon sagen, richtig verliebt. Ja. Ja? Das kam jetzt ein bisschen zögerlich. Nee. Doch schon. Ja. Und ist ein toller Kerl. Ja. Ja. Also das ist natürlich eine Einschränkung, eine gravierende. Vor allen Dingen, wenn man nicht so ganz genau weiß, was ist da los und wie funktioniert das, wie sieht das aus. Und das ist ja alles noch ein bisschen verschwommen. Ich habe das so einen Fall auch noch nie gehört. Mir ist es auch ganz neu, dass man nach der Geburt gleich chirurgisch dann so etwas formen kann. Und ja, also er hat es ja nicht gesagt, aber ich denke es einfach mal. Ich meine, der kann ja nicht irgendwie, weiß ich nicht. Nur ist natürlich die andere Sache, du hast diesen Jungen sehr gern, du liebst ihn. Ja. Und Sexualität muss ja nun auch nicht immer nach dem 0815-Schema laufen. Nee, das, ich habe ihm das ja auch gesagt, das ist halt... Das heißt, wenn man sich wirklich... Es gibt noch Alternativen und so, ja, ne? Ich meine auch, wenn man sich wirklich lieb hat, kann man... Weißt du, das haben mir oft Leute hier schon erzählt, wo ein Partner behindert ist, wo beide behindert sind, die auch nicht diese klassische Sexualität leben können. Und die ganz tolle Sachen machen und ganz glücklich sind miteinander. Mhm. Vielleicht, wenn man so sehr jemanden lieb hat, findet man gemeinsam mit dem einen Weg, der einem selbst, sprich dir, jetzt auch gefällt und dir auch was bringt und für dich auch schön ist. Ja. Deswegen würde ich einfach sagen, Silvia, lass dich doch erstmal darauf ein und versucht mal gemeinsam. Mhm. Jetzt zu sagen, na, das wird nichts werden und das ist vielleicht eklig oder ich kann meine Bedürfnisse nicht befriedigen, ist, finde ich, verfrüht. Das steht doch gar nicht zur Debatte. Auf der Grundlage eben, dass du so gerne, dass du ihn so gerne hast. Mhm. Ja, ich habe halt nur Angst, wenn irgendwann mal, dann, dass dann irgendwie die ganzen Gefühle hochkommen und dann, und ich dann nicht weiß, was ich machen soll. Was meinst du? Was meinst du mit Gefühle hochkommen? Sexuelle Gefühle. Mhm. Als naja, ich sage ja nicht, dass ihr keinen Sex miteinander haben sollt. Ihr sollt euch ausprobieren, was möglich ist, auf der Grundlage dessen, wie er halt geschaffen ist. Es gibt doch tausend Sachen, die man miteinander machen kann, ohne den klassischen Sexualakt, den Koitus durchzuführen. Mhm. Man kann streicheln, du weißt es selbst, brauche ich nicht erzählen, was man alles machen kann. Mhm. Ist das denn bei ihm so, dass er sich gar nicht auf Sexualität einlassen möchte? Oder? Ja, er hat Angst davor. Mhm. Aber das wäre ja dann vielleicht dein Part, diese Angst ihm zu nehmen. Ja, ne? Das versuche ich ja auch. Man kann schmusen, man kann küssen, man kann dieses, man jenes machen. Und so ganz guck mal, ihr seid ja erst eine Woche zusammen, Mensch. Mhm. Das kann man ja allmählich angehen. Vielleicht sieht die Welt in 6 Wochen oder in 2, 3 Monaten schon ganz anders aus. Mhm. Ich finde selber, wenn du diesen Jungen sehr lieb hast und sehr gerne hast, lass dich auf diese Sache ein. Ja. Ist doch toll. Also es muss doch nicht immer alles so laufen, so 0815 laufen. Mhm. Dankeschön. Und es ist doch auch, ich finde es auch sehr rührend und sehr nett, dass er das dir so gleich erzählt hat und so offen auch erzählt hat. Mhm. Ja, wenn ich bedenke, irgendwann mal. Genau, oder? Genau. Und dann stehe ich da und Genau, ja, ganz genau, ja. Ja, also dafür bewundere ich ihn auch, dass er so damit umgehen kann. Genau, ja. Mach mal, wenn das auch alles ein bisschen schwierig ist. Mhm. Und versuche ihm wirklich die Angst zu nehmen. Ich glaube, dass der wahrscheinlich noch viel ängstlicher und gehemmter ist in der Situation und in dem Bereich als du. Mhm. Ne, weil er schlechte Erfahrungen gemacht hat, er schämt sich, verständlicherweise würde sich jeder erstmal schämen. Mhm. Ist schwierig, aber ja. Man muss es ausprobieren. Also man muss immer so Sachen, man muss alles immer ausprobieren. Ja. Alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss, Silvia. Jo, tschüss. Tschüss. Ursula, 55 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domia. Hallo Ursula. Ich muss erstmal mich bedanken, dass du so schöne Sendungen machst. Und danke sehr. Ich sehe immer deine Sendung, bloß die ist immer ein bisschen spät, ne? Ja. Also meine Freundschaften sagen, ich sollte es doch sagen, falls ich durchkomme, ob man das nicht ein bisschen früher machen könnte. Was meinst du, wie viel tausend Leute uns das schon geschrieben haben? Ja. Und ich würde es auch sehr gerne tun, aber es geht leider nicht, weil es ist sehr kompliziert. Das gesamte Abendprogramm des WDR-Fernsehens müsste umgebaut werden. Mhm. Und das ist sehr kompliziert. Da also, so viele, schade. Ja. Ja, also ich habe ein Problem. Und zwar habe ich vor 7 Monaten einen Mann kennengelernt, einen Türken. Mhm. Und er ist sehr lieb und nett und reizend. Und er sagte ja, er lebt mit seinen Kindern und so weiter, ob er nicht mit mir eine Tasse Kaffee trinken könnte. Und ich muss dazu sagen, ich hatte mich vor einem Dreivierteljahr zuvor, als ich ihn kennenlernte, von meiner langjährigen Beziehung getrennt. Ich war 10 Jahre mit einem Partner zusammen und das ging einfach nicht. Und er war auch nicht so zärtlich, er war so ein bisschen so... Naja, so ein bisschen bullerig, ne? Da hätte ich mit leben können. Aber es waren Geldprobleme und so weiter, was wir einfach nicht lösen konnten. Wo, oder von seiner Seite nicht. Wo hast du denn diesen türkischen Mann vor 7 Monaten kennengelernt? Ja, also ich habe die Trennung gemacht von diesem Mann, wo ich 10 Jahre mit zusammen war. Aber hinterher musste ich feststellen, dass das sehr schlimm war. Ich habe 40 Pfund abgenommen. Das hört sich jetzt komisch an, von 85 auf 63. Mhm. Und er hat sich eine Partnerin genommen, die ist viel jünger als ich. Und die Mutter ist gestorben. Und da habe ich, Neugierde halber, bin ich zum Friedhof gegangen und wollte mal diese Kranzschleifen mir angucken, ob da drauf steht, hier ja die Namen und so weiter. Und ich gucke da und da war dieser Mensch, dieser Türke. Und ich sagte, sagen Sie mal, könnten Sie mir sagen, ob... wann da die Beerdigung im Juli war und so weiter. So fing es an. Bitte? So fing es an. Ja, so fing es an. Und sehr, sagt er, ja, ich komme mal mit. Das finde ich sehr nett. Und ich krame da in diese Kranzschleifen. Und ich war auch flippig. Ich bin eine sehr flippige Frau. Ich sehe 10 Jahre jünger aus. So sagt man jedenfalls. Das war die Vorgeschichte. Also ihr habt euch auf dem Friedhof kennengelernt. Ja, quasi. Und dann sagt er, suchen Sie nach einem Verwandten. Ich sage, nein, ich wollte ihm das erst nicht sagen. Ich sage, ich habe mich von meinem Lebenskameraden getrennt. Oh, sagt er, dann sind Sie alleine? Ja. Ja, ich sage, ja. Und da sagt er, könnten wir nicht mal eine Tasse Kaffee trinken gehen und so weiter. Und das kam mir auch gerade recht. So, jetzt bist du 7 Monate mit ihm zusammen. Ist doch eigentlich toll, du hast einen Freund. Das ist eine ganz tolle Sache. Also er ist zärtlich, er ist lieb und ich habe noch nie die Liebe so erlebt in meinem Leben, dass ich mit 55 Jahren noch so viel Zuneigung, Zärtlichkeit und alles Mögliche kriegen kann. Das finde ich sehr nett. Aber Es gibt ein Aber. Mhm. Er hat vor mir eine Frau gehabt oder hat sie noch. Also 3,5 Jahre ist er mit der zusammen. Er sagte mir aber, ja, er hatte schon mehrere Frauen gehabt und die eine, die ist 65 und die ruft dann immer an und so. Das ist die besagte Frau, die er immer noch hat, das wusste ich aber nicht. Ach, der hat im Moment immer noch eine immer Frau? Immer noch, ja, immer noch. Und von seiner Frau lebt er getrennt, also das ist das heißt, der junge Freund hält sich 2 Frauen im Moment, nämlich dich. Und noch eine. Ja, vielleicht auch noch. Also er ist sehr charmant, ne? Ich meine, die Türken sind ja hübsche Männer. Und ich sehe auch, ich bin blond von Natur aus. Und wenn wir beide losgehen, dann gucken auch Jüngere zu ihm. Also sie machen Blickkontakte. Wie alt ist er? Er ist genauso alt wie ich, 55. Auch 55 Jahre. Und die Frau ist 15 Jahre älter, ja. Nun hält die Frau sich natürlich diesen Mann. Sie ist eine Witwe, er hat die auch da kennengelernt. Ach, die andere Frau ist 70 Jahre schon alt. Ja, naja, also er sagt 70. Ich habe so 65 geschätzt. Also das Grundproblem ist, du hast einen Freund seit 7 Monaten. Der hat aber jetzt noch eine andere Frau oder vielleicht noch sogar noch mehr Frauen. Naja, also ich nehme mal an, also ob er noch mehr Frauen hat, weiß ich nicht. Hundertprozentig weiß ich, dass er dahin geht, obwohl er gesagt hat, nein, ich mache das nicht mehr und ich gehe da nicht hin. Das ist ja kein Vergleich mit dir, du bist eine junge Frau. Aber ich habe ihn oft beobachtet und habe mich hingestellt, manchmal 2 Stunden. Und er hat zu mir gesagt, du, ich muss ein bisschen länger arbeiten, nicht bis 5, sondern bis 8. Und dann kam er da angestiebelt und ich sah ihn hochgehen. Aber ich wollte ihn nicht direkt gleich sagen, hör mal, was ist denn jetzt? Ich wollte nicht aus meinem Auto steigen. Er rief mich dann am anderen Morgen an und sagte, weißt du, ich war so müde, habe mich hingelegt und so weiter. Also hat dich belogen? Ja, er lügt gerne. Lügen tut er sowieso. Ursula, jetzt musst du doch eigentlich sehr eifersüchtig sein. Ich bin eifersüchtig. Und muss auch sehr traurig sein. Ich bin sehr traurig. Er gaukelt dir wahrscheinlich die tolle große Liebe vor. Das und, macht er. Und auf der anderen Seite geht er zu der und gaukelt der vielleicht genau dasselbe vor. Das nehme ich ja auch an, ja. Aber so, das ist jetzt ein Dilemma, ne? Was gilt es jetzt zu tun? Domian, was ich noch sagen möchte, also ich habe drüber nachgedacht. Ich war mal zu Anfang, als ich das mitgekriegt habe mit der Frau, habe ich gedacht, Schluss, aus, vorbei. Und habe ich auch gemacht, 8 Tage. Ich war so fertig. Und wir sind dann auch wieder zusammengekommen, wir haben telefoniert miteinander, dann ging es wieder los bis jetzt. Also und ich habe schon so oft drüber nachgedacht, wenn ich Schluss machen würde, dann leide ich noch mehr, weil ich ihn dann gar nicht mehr sehe, weil er nicht mehr kommt als jetzt. Aber es ist beides Leiden. Also so und so. Aber wenn ich ihn gar nicht sehe, das ist, denn ich bin sehr sensibel. Schon als Kind so, ne? Ich hänge mich immer an jemanden dran, weil... Sag mal, und wenn du ihm den Vorschlag machen würdest, dass er mit ganz offenen Karten spielt, du würdest dich darauf einlassen? Dann, wie mit offenen Karten? Ja, dass er genau sagt, was da läuft mit der Frau, was das für eine Beziehung ist, ob es vielleicht noch eine andere ist. Und du signalisierst ihm einfach Toleranz. Na, er weiß das. Er weiß das, dass ich das weiß alles. Das weiß er alles. Mhm. Naja, gut, er spricht aber nicht bei dir darüber, ne? Gut. Nein, er will das denn, er sagt... Und er belügt dich ja immer, wie du sagst. Er belügt mich, weil er mir nicht wehtun will vielleicht, aber ich weiß, dass er dahin geht. Also du sagst, die Trennung wäre eigentlich noch schlimmer, als diesen Schmerz zu ertragen, dass er immer zu einer anderen geht. Aber ich meine, das ist auch schmerzhaft. Ja, es ist schmerzhaft. Und wenn du sagst, er lügt auch noch wie gedruckt, finde ich das schon eigentlich, das sind schon zwei dicke Minuspunkte. Ne? Ja, es sind es. Also nicht nur Minuspunkte, es ist viel schlimmer letztendlich. Aber ich liebe diesen Mann so sehr. Ich habe noch nie einen Mann so geliebt wie diesen Mann. Ursula, aber man darf auch bei aller Liebe nicht alles mit sich machen lassen. Und das ist ja die große Gefahr, wenn man liebt, vor allen Dingen vielleicht, wenn man etwas älter ist und dann nochmal liebt, dass man eher noch bereit ist, Dinge in Kauf zu nehmen, die man vielleicht früher auch nicht so in Kauf genommen hätte. Ja, stimmt. Ich bin auch sehr diplomatisch geworden. Früher hätte ich gesagt, wo warst du, was machst du oder so. Und ich, wenn er darf, ich nehme mir abends vor, das sagst du, dass du das und das gesehen hast und dass du das gemerkt hast. Mhm. Wenn er denn so ankommt und dann ist alles nah, mein Schatz oder so. Ich weiß eben nicht, was das auf Dauer mit dir macht. Ob es auf Dauer nicht es ist eine permanente Demütigung ja auch. Ja, ist es. Und ob das wiederum zuträglich ist für dein Gefühl, für dein Seelenleben. Ich weiß es nicht. Ich wäre da eher auf dem Standpunkt, nein, eher nicht. Lass es sein. Ja, bloß, weißt du, ich habe so groß keinen Menschen. Ich bin hier alleine in Köln von Verwandtschaften. Ich habe zwar eine 92-jährige Mutter, aber da kann ich jetzt auch nicht mehr so mal sagen. Ja, ich verstehe schon, aber du musst irgendwie eine Grenze finden. Du darfst nicht Ja, ich wollte mit der Frau sprechen. Ich habe gesagt, hör zu, ich habe dich dahin gehen sehen und ich werde jetzt mit der Frau sprechen. Er sollte sich entscheiden. Mhm. Ach, das war schlimm. Er sagt, er würde sich für mich entscheiden, sagt er. Aber auf der anderen Seite habe ich mir überlegt, was soll ich mit der Frau sprechen? Die sagt mir vielleicht, wir sind befreundet, was wollen Sie? Ja, und ich gebe die Freundschaft nicht auf. Nein, die Frau ist gar nicht Ansprechpartner. Wenn, dann ist er dein Ansprechpartner, nicht die Frau. Das ja, er wollte das schon immer regeln. Mhm. Also er ist ein Mensch, der auch schlecht Nein sagen kann, der gutmütig ist. Und wenn die anruft und dann sagt er nicht Nein, dann sagt er, ja, ich komme. Man weiß ja auch nicht, was er von der Frau kriegt. Der wird vielleicht eine Lebensversicherung oder irgendwas. Er nimmt auch gerne an, ne? Er wird irgendwas. Lass dich nicht ausnutzen, oder? Das klingt mir alles ein bisschen sehr, ich bin sehr dubios. Ich glaube, das macht er schon, aber die Liebe bei mir. Aber die Liebe darf einen auch nicht so absolut blind machen. Also echt nicht. Wirklich nicht. Also, was meinst du, was ich. Ich kann dir nur sagen, wie ich reagieren würde. Ich würde gehen. Du würdest gehen? Ich würde gehen. Auch auf die Gefahr hin, dass es dann noch erstmal viel schmerzhafter ist. Aber auf Dauer so gedemütigt zu werden, auf Dauer belogen zu werden und auf Dauer letztendlich auch zweites, drittes, viertes, fünftes Rad am Wagen zu sein, da hätte ich keinen Bock drauf. Ganz, ganz klar nicht. Nein. Ja, das hätte ich eigentlich auch nicht nötig. Ich habe zwei sehr schöne Berufe, habe zwei Diplome. Und wirkst als ausgesprochen selbstbewusste Frau. Ja, bin ich. Ja, also. Domian, ich bin sehr selbstbewusst. Alle schätzen mich, die sagen, du bist eine tolle Frau. Ja. Daran schätzt mich nicht so. In puncto Männer nicht. Ja. Da bin aber ich, da musst versage jetzt, ich. Ich finde, du musst ja ein bisschen härter durchgreifen. Mehr kann ich nicht sagen. Ist meine Meinung. Ja, härter durchgreifen, also mit ihm sprechen kann man nicht. Nein, Konsequenzen ziehen. Ja. Konsequenzen ziehen, ja. Alles Gute. Konnte ich mir denken. Danke, Domian, mach weiter so. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, mein Gott, das ist die Sendung schon wieder rum, das geht ja alles schwuppdiwupp. Hatte ich hier noch einen Fax, nämlich von Ramon aus Hürth 29, der schreibt, hallo Domian, was hältst du eigentlich von Joschka Fischers USA-Besuch und seiner Äußerung, wir Deutschen hätten die Amis in Sachen Luftangriffe auf den Irak nicht zu kritisieren. Was halte ich davon? Mir hat eine Überschrift in der Taz vorgestern sehr gut gefallen zu diesem Thema. Und die Überschrift lautete, der Untertan. So, das war's für diese Woche von uns, von Domian. Ich bedanke mich bei meinem Team, bei Thomas Reinke, Wolfram Spikowski, Roland Lohr, Michael Jansen, Tim Stienauer, Pamela Koppay, Conny Brückner und Peter Ofsjanowski. Nächsten Montag sind wir nicht hier, gibt es keine Sendung wegen Rosenmontag. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt unser Thema extreme Neigungen. Und in der Nacht von Freitag auf Samstag, also heute in einer Woche, habe ich Promi-Besuch hier. Christian Wunderlich wird sich euch und euren Fragen eine Stunde lang hier stellen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wenn ihr Karnevalisten seid, feiert, was das Zeug hält. Lasst es euch gut gehen. Und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Dann wieder mit einer freien Themensendung. Alles Gute, bis dahin, bis nächste Woche. Ciao.